was du hast, du hast keine Wahl. Was, du hast, was du hast, ist ein offenes Ende. Ein offenes Ende. Das ist da, das ist das, was du hast, das ist das, was du hast, sonst nichts. Thank you. door to open the door. Thank you. We'll be right back. Thank you.